Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Michael Rother ist eine Legende. Für manche jedenfalls, nämlich für die, die ihn kennen und schätzen. Der Gitarrist ist eine der wichtigsten Figuren für die eigenständige deutsche Popmusik, die in den 70er Jahren entstand. Er war kurz bei Kraftwerk, Teil von Kraftwerk. Er hatte mit dem Duo Neu Sachen erfunden. Bei Harmonia hat er gewirkt und in den 70er Jahren, im Verlauf der 70er, dann einige beachtliche Soloalben aufgenommen, die jetzt in einer Box wieder veröffentlicht werden, plus Aufnahmen, die als Soundtracks benutzt wurden, aber nicht so richtig zu bekommen waren. Das Ganze ist nämlich wirklich eigentlich längst überfällig. Flammende Herzen, 1977 erschienen zum Beispiel. Das ist für manche aus einer bestimmten Generation tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Pop-Lebens, dass man so lebt. Ja, jetzt gibt's das und dementsprechend gab es auch Gespräche. Und Thomas Elbern hat Michael Rother getroffen. Zuallererst ging es mir ja darum, anders Gitarre zu spielen als die englischen und amerikanischen Vorbilder, mit denen ich groß geworden war. Alle schnellen Bewegungen auf der Gitarre habe ich eingestellt und mich stattdessen erstmal darauf konzentriert, auszuloten, was man mit einzelnen Tönen anstellen kann. Und alle melodischen Schritte sehr genau zu bedenken und dadurch dann jedem einzelnen Ton auch viel mehr Bedeutung zu geben, als das bei Solo-Gitarristen normalerweise der Fall ist. Michael Rother hatte immer schon seine ganz eigene Art der musikalischen Selbstfindung. Seine eher meditativen Klänge brauchten viele Jahre, um die Aufmerksamkeit in der deutschen Musiklandschaft zu bekommen, die sie vielleicht verdient hätten. Und es war ausgerechnet jemand wie David Bowie, der den nicht konformen Sound von Bands wie Neu sehr geschätzt hatte, während sich viele einheimische Kritiker zu Rothers Klängen eher verhalten äußerten. Und nach vielen kargen Jahren dann 1977 der Durchbruch als Solokünstler mit dem Album Flammende Herzen. Doch das lag auch an seinen Mitstreitern im Studio. Kennt Schlagzeuger Jackie Liebezeit, der den musikalischen Ambitionen von Rother den richtigen Beat verpasste, und Studiolegende Conny Plank, der für alles zu haben war, was sich damals innovativ und neu anfühlte. Das war das Bemerkenswerte, dass Jackie Liebezeit, obwohl er die Melodien noch gar nicht hörte, so genau nur aufgrund meines Gitarrenspiels, der Rhythmusfiguren, in der Lage war, die richtigen Akzente zu setzen. Das ist etwas, was mich heute noch total begeistert und auch verwirrt, wie er dazu überhaupt fähig war. Es war einfach große Intuition auf seiner Seite. Ähnlich auch bei Conny Plank, der schon an mehreren Stellen im Produktionsablauf gezeigt hat, dass er meine Absichten teilweise vielleicht sogar noch früher erkannte als ich selbst. War das Instrumentalalbum Flammende Herzen, das Rother als Solokünstler auf die musikalische Landkarte verhalf. Keinem seiner weiteren Soloalben blieb dieser Erfolg vergönnt, aber immerhin, Rothers Musik wurde nun endlich mal kommerziell gewürdigt. Als Flammende Herzen dann im Frühjahr 1977 erschien und plötzlich sehr, sehr gut aufgenommen wurde und sehr erfolgreich wurde, war ich natürlich jetzt erstmal sehr begeistert, aber auch ratlos, warum die Musik, die ich genauso schätze, von Harmonia zurückgewiesen wurde und jetzt im Fall von Flammende Herzen plötzlich alles für mich sprach. Die Box Solo porträtiert einen nonkonformen deutschen Musiker, der im Laufe seiner Karriere mit Brian Eno oder John Frusciante von Red Hot Chili Peppers gearbeitet hat. Im Ausland war man eh viel offener für die Musik von Neu und Michael Rother, weil der Ansatz so eigen war. Doch von den ersten musikalischen Gehversuchen 1965 bis 2019 sind es eine lange Zeit, die nun endlich für Rother auch mal die Anerkennung bereithält, die er eigentlich lange verdient hätte. Gerade wenn Rother heute, was früher aus technischen Gründen nicht möglich war, seine Musik live spielt, gespielt, hat er die Fans, die ein echtes Original auf der Bühne erleben wollen. Viele der Zuschauer haben seine Musik erst später entdeckt und sind auf ihn gestoßen, weil sich ihre Lieblingsbands von ihm inspiriert fühlten. Insofern hat es, gerade im Ausland, etwas sehr Eigenes, ein deutsches Krautrock-Original live zu erleben. Ganz besonders im Ausland ist es tatsächlich überwiegend ein junges Publikum in den 20ern, Anfang 30er, die die Musik vielleicht über Bands entdeckt haben, die sich auf uns berufen. Und dieser Umstand ermöglicht es mir natürlich, diese Musik jetzt auch demnächst wieder in England aufzuführen. Da sind mehrere Konzerte geplant. Für dieses Jahr sind ohnehin recht viele Konzerte schon in Aussicht. Michael Rother, die Solo-Box erscheint Ende der Woche als CD-Box und auch als Vinyl-Box und jeweils mit einem schönen dicken Booklet, in dem diverse internationale Stars zu lesen sind, die sich verbeugen vor dem großen Meister Michael Rother.